People in the rest of God. Hallo Leute in der Ruhe How Gottes. are you doing? Wie geht es euch? I hope you are learning how to walk in the rest of God. Ich hoffe, ihr lernt in der Ruhe Gottes zu wandeln. So, do you know, once we understand that the true rest can only come from Jesus. Sobald wir einmal verstanden haben, dass die wahre Ruhe nur von Jesus kommen kann. Look, Jesus even said we will find rest for our soul. Dann werden wir Ruhe für unsere Seelen finden, hat Jesus gesagt. Do you know, soul is your will, your decisions, your emotions. Seele ist euer Wille, eure Entscheidungen, eure Gefühle. Let me tell you something. Ich möchte euch etwas sagen. If your soul is not at true rest, wenn eure Seele nicht in echter Ruhe ist, you can be at the most beautiful vacation spot in the world and be stressed. Könnt ihr am schönsten Ferienort der Welt sein und ihr werdet gestresst sein. But if your soul is in true rest, wenn eure Seele aber in wahrer Ruhe ist, you can be in the most complicated situation and you will be just fine. Könnt ihr in der kompliziertesten Situation sein und es wird euch gut gehen. Und ihr werdet nicht gestresst sein. This when the coronavirus hit me. Ich habe das erlebt, als der Coronavirus mich erwischt hat. It was such an incredible, wonderful experience. Es war einfach so eine schöne, unglaubliche Erfahrung. My body was weak. Ja, mein Körper war schwach. Yes, I found it very hard to get out of bed. Ja, es war schwer für mich, aus dem Bett zu kommen. Yes, I had a fever, which I normally never get. Ja, ich hatte Fieber, was ich normalerweise nie bekomme. Yes, there were moments where I couldn't breathe very well. Ja, es gab Momente, in denen ich nicht sehr gut atmen konnte. There was not one moment where I felt stressed. Aber es gab nicht einen Moment, an dem ich mich gestresst gefühlt hätte. Even when the police pointed the gun at me. Nicht einmal, als die Polizei die Waffe auf mich richtete. Chased me out of the Czech Republic and locked me away in Austria. Als sie mich aus der Tschechischen Republik hinausgejagt und in Österreich eingesperrt hatten. Do you know why this experience was so wonderful for me? Wisst ihr, warum diese Erfahrung für mich so wunderbar war? Because the things I've preached for decades, now I could experience. Wow, they really work. Weil ich die Dinge, die ich seit Jahrzehnten predigte, jetzt erleben und feststellen durfte, dass sie funktionieren. You know what the funny thing was? Und wisst ihr, was lustig war? People heard about it because I was supposed to preach at a conference which I had to cancel. Die Leute hatten bereits davon erfahren, da weil ich auf einer Konferenz predigen hätte sollen und diese absagen musste. Only in 40 years the second ministry engagement that I've cancelled. Das war in 40 Jahren Dienst erst die zweite Veranstaltung, die ich abgesagt hatte. One I had to cancel because my mother-in-law was dying. Einmal musste ich absagen, da meine Schwiegermutter im Sterben lag. And I had to be with her at her death. Und ich sollte bei ihr am Totenbett sein. But you know, I've experienced in the last year that there truly is a rest in the middle of complicated situations. Ich habe im letzten Jahr erlebt, dass es eine wahre Ruhe inmitten von komplizierten Situationen gibt. My friend, listen to this. Meine Freunde, hört zu. People are not broken because of outer circumstances. Leute brechen nicht zusammen aufgrund von äußeren Umständen. People are not broken because of outer stress. Leute brechen nicht aufgrund von äußerlichem Stress zusammen. People are broken because of inner stress. Leute brechen zusammen aufgrund von innerlichem Stress. If our soul has not found rest in Christ, wenn unsere Seele nicht in Christus Ruhe gefunden hat, wisst ihr, was dann passiert? The smallest little thing will cause us to enter stress. Dann wird die allerkleinste Sache der Auslöser dafür sein, dass Stress in uns eintreten kann. So Jesus goes right to the root of the problem. Jesus geht sofort an die Wurzel des Problems. He didn't say, "Hey guys, I've come here to overthrow the Roman government so that you can finally have rest." Er ist nicht gekommen und hat gesagt, "Hey Leute, ich bin gekommen, um die römische Regierung zu stürzen, damit ihr endlich Ruhe finden könnt." No, people went to the root of the problem and says, "Guys, your soul needs to come into rest." Nein, er ist direkt an die Wurzel gegangen und hat gesagt, "Leute, eure Seelen müssen Ruhe finden." Jesus modeled this for us. Jesus hat uns das vorgemacht. He was in the boat and everything was shaken and thrown around, disciples panicked and freaked out. Er war im Boot und alles wackelte und sie wurden hin und her geworfen, die Jünger verfielen in Panik und drehten durch. And he was asleep. Und er schlief. You see, that's real rest. Seht, das ist wahre Ruhe. Real rest is everything around you is going nuts and you are at peace. Richtige Ruhe ist, wenn alles um euch herum verrückt spielt und ihr im Frieden seid. I think Peter must have remembered that so well. Ich glaube, Petrus muss das so gut kennen. Why? Warum? Because look at what happened in Acts chapter 12. Schaut, was in Apostelgeschichte 12 steht. They have just killed James. Sie hatten gerade Jakob umgebracht und die Leute liebten es. So what did they do? Was machten sie also? They got Peter. Sie fingen Petrus, They put him to prison and they were going to cut his head off too. Steckten ihn ins Gefängnis und sie wollten ihn auch köpfen. But because it was a holiday and they were too religious to do that on a holiday. Aber weil es ein Feiertag war und sie zu religiös waren, um so etwas an einem Feiertag zu machen, Wait until after the holiday. Warteten sie bis nach dem Feiertag. But what happened? Was geschah dann? An angel came to cut Peter out of the prison. Ein Engel kam und holte Petrus aus dem Gefängnis. Listen to this. Hör zu. He knew tomorrow morning my head will be cut off with a sword. Er wusste, morgen früh wird mein Kopf mit einem Schwert abgeschnitten. Now, not only was he asleep. Er hatte nicht nur geschlafen. He was asleep so deeply that the angel had to hit him on the side to get the guy to wake up. Er hat sogar so fest geschlafen, dass der Engel ihn rütteln musste, damit er aufwachte. And even when he woke up, he wasn't sure that he was awake. Und sogar als er aufwachte, war er sich nicht sicher, ob er wirklich wach war. No, he wasn't like, am I awake? Am I dreaming? Do I have a vision? What's going on? Er war so wie etwa, bin ich wach? Träume ich? Habe ich eine Vision? Oder was ist eigentlich los? See, that's rest for the soul. Seht ihr, das ist Ruhe für die Seele. We have to understand, Jesus is the one who is going to fix the problem of lack of rest. Wir müssen verstehen, dass Jesus unsere Lösung für den Mangel an Ruhe ist. Let's talk about this some more tomorrow. Reden wir morgen noch etwas mehr darüber. Thank you. Danke.